Die da, die drei mit dem afrikanischen Aussehen. Das sind Touristinnen, die sicher bald wieder verschwinden. Aha. Haltet euch an die vierte. Ich selbst werde im Hintergrund bleiben. Die Gefahr, dass ich erkannt werde, ist zu groß. Ja, okay. Schon klar. Sieht doch tatsächlich. Die drei Frauen, die gehen wirklich schon wieder. Ja. Also, dann los. Ja. Hallo. Was wollt ihr? Wir würden gern etwas kaufen. Bei mir? Was soll ich anbieten? Wir haben genug Geld. Aber wir tauschen doch sicher nicht hier, oder? Wieso nicht? Hallo? Kameras? Keine Ahnung, wovon ihr redet. Ich muss mal zur Toilette. Hinterher, Kollegen! Geh zu der Metalltür dort. Treppenhaus. Euer Gedanke mit den Kameras war nicht dumm. Ja. Hier ist ein toter Winkel. Also reden wir Klartext. Woher wisst ihr, dass ihr euch an mich wenden müsst? Wir haben da so unsere Quellen. Das genügt mir nicht. Ich arbeite nur auf Empfehlung. Also, wer schickt euch? Und glaubt mir, ich habe noch anderes zu tun, als mich mit euch dreien herumzuschlagen. Mit mir zum Beispiel. Was? Die Jungs sind in meinem Auftrag hier.